Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Das BSI hat Daten im Umfang von 8,3 Gigabyte sichergestellt. Insbesondere jene aus dem politischen Raum. Die sichergestellten Daten wurden im Rahmen des Cyberabwehrzentrums auch dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt. So brachte Arne Schönbohm, der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik BSI, den Fahndungserfolg in Sachen Datenangriff auf Prominente und Politiker auf eine Zahl. 8,3 Gigabyte von einem 20-jährigen Schüler zusammengesammelte Daten, das meiste davon postalische Anschriften, Mailadressen und Telefonnummern. Vom größten Hacking-Angriff war die Rede, gar von einer Hacker-Attacke auf die Demokratie. Hat die ganze Aufregung denn zumindest in Sachen Sicherheitsbewusstsein irgendetwas gebracht, Peter Welchering? Das sehe ich nicht so. Es wurde zwar diskutiert, aber diese aufgeregte, ja teilweise muss man sagen, sensationalistische Debatte, die hat eigentlich eher von den wirklichen IT-Sicherheitsproblemen, die wir haben, abgelenkt. Sie hat auch gezeigt, dass wir das Projekt Digitalisierung mit dem digitalen Bildungsstandard, den wir hierzulande haben, vielleicht doch besser absagen sollten. Allerdings ist dabei auch nochmal schön deutlich geworden, welche Versäumnisse wir uns da in den letzten Jahrzehnten so insgesamt geleistet haben. Wenn unsere Gesellschaft das Ganze nutzen würde, um sich über die Maßnahmen zu verständigen, mit denen wir unsere eben auch alltäglichen digitalen Infrastrukturen dann auch einigermaßen absichern können, dann wäre schon viel erreicht, aber da bin ich skeptisch. Ja, und dass diese Debatte über bessere IT-Sicherheit erfolgreich geführt werden kann, dazu müssen sicherlich auch die Medien ihren Teil beitragen. Dazu gehört dann auch zu berichten, wie denn Politik und Sicherheitsbehörden in dieser Woche mit dem Datenleak überhaupt umgegangen sind und welche Konsequenzen sie daraus gezogen haben. Wir machen das jetzt. Das politische Berlin trägt noch immer schwer an der Datensammlung, die da auf Twitter als Adventskalender zusammengestellt worden war. BSI-Präsident Arne Schönbohm fasst das so zusammen. Die Betroffenheit bei Politikern schlüsselt sich nach Parteien wie folgt auf. CDU, CSU 425 betroffene Politiker, SPD 318 betroffene Politiker, Bündnis 90, die Grünen 111 betroffene Politiker, FDP 28, die Linke 112. Von den 994 betroffenen wurden bei 878 Personen die Telefonnummern, postalische Anschrift und oder die E-Mail-Adresse veröffentlicht. Von 116 Personen wurden Dokumente online gestellt. In der Bewertung tut sich der BSI-Chef deshalb auch einigermaßen schwer. In Relation zu anderen Vorfällen jedoch, denken Sie beispielsweise an den Yahoo Data Breach oder den im Dezember bekannt gewordenen Vorfall bei der Hotelkette Marriott, handelt es sich jedoch rein quantitativ um einen relativ kleinen Vorfall, der aber, um das auch sehr klar zu sagen, aufgrund der Zielgruppe ein sehr ernster Vorgang ist, weshalb ihn wir auch so ganz intensiv betreuen. Wesentlich selbstbewusster als BSI-Chef Arne Schönbohm gab sich da Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes. Der stellte in einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag die technischen Kompetenzen seiner Ermittler noch einmal so richtig heraus. Wir können noch deutlich mehr, als wir in diesem Fall haben einsetzen müssen. Wir sind aber sehr froh, dass wir innerhalb von 48 Stunden den Täter haben identifizieren können und eine weitere Verbreitung der Daten damit haben auch jetzt verhindern können, in Kooperation auch mit den technischen Maßnahmen des BSI. Was die weitere Verbreitung der gesammelten Daten und auch deren Löschung angeht, gab sich BSI-Chef Schönbohm etwas skeptischer. Das BSI hat insgesamt über 50 internationale Hoster um die Löschung dort hochgeladener Daten ersucht und damit die weitere Verbreitung der Daten erschwert. Das BSI hat aber keine rechtliche Handhabe, Hoster zur Löschung von Daten zu zwingen. Wir sind daher auf deren Kooperation angewiesen. Bundesinnenminister Horst Seehofer will solche Datensammlungen künftig verhindern. Das bisherige Cyberabwehrzentrum der Bundesregierung soll zu einem Cyberabwehrzentrum Plus ausgebaut werden. Vorbild ist das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Wir werden die Befugnisse des BSI zum Schutz der Bundesverwaltung und der Gesellschaft weiter ausweiten. Wie Sie schon gehört haben, wird das Cyberabwehrzentrum weiterentwickelt, fortentwickelt. Wir haben ja das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, das sehr erfolgreich arbeitet, wo nicht nur die Bundesbehörden vereinigt sind, sondern auch die Bundesländer. Wie das Cyberabwehrzentrum Plus dann genau aufgebaut und ausgestattet sein soll, blieb in dieser Woche noch unklar. Aber immerhin sind schon neue Planstellen bewilligt. Für das BSI 350 zusätzliche Planstellen. Und Sie wissen ja, dass das Bundeskriminalamt insgesamt in der nächsten Zeit 1.800 neue Stellen bekommen wird und dass 160 davon für den Ausbau der Cybersicherheit, Prävention und Gewährleistung der Repression nutzen wird, 160 Stellen von den 1.800 insgesamt. Ähnlich unklar wie die Ausgestaltung des Cyberabwehrzentrums Plus bleibt die von Innenminister Horst Seehofer vorgestellte Zertifizierung von Endgeräten. Dies sei einer der Kernbereiche des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0, kündigte der Minister an. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, es soll noch in diesem Jahr kommen. Und zuletzt am Donnerstag hat dann Innenminister Seehofer noch einige Details zur Verschärfung und Neufassung des bisherigen Sicherheitsgesetzes bekannt gegeben. Wird denn die so oft geforderte Meldepflicht für IT-Sicherheitslücken, die Seehofer ja prüfen lassen wollte, auch drinstehen, Peter Welchering? Voraussichtlich nicht, nein. Andreas Köhn, der Leiter der Abteilung Cyber- und Informationssicherheit des Bundesministeriums des Inneren, der hat am Freitag im Deutschlandfunk Kultur angekündigt, dass es einen stärkeren Abwägungsprozess zum Einsatz von Sicherheitslücken geben wird. Das deutet dann wiederum darauf hin, dass die nachrichtendienstliche Fraktion sich doch wieder mal durchsetzen wird. Und es wird demzufolge dann auch keine Meldepflicht für IT-Sicherheitslücken geben. Was es vermutlich geben wird, sind nach wie vor Lippenbekenntnisse, dass IT-Sicherheitslücken dann bitte so zurückhaltend wie möglich eingesetzt werden. Und bei den übrigen kommenden Bestimmungen dieses neuen IT-Sicherheitsgesetzes oder dieses IT-Sicherheitsgesetzes 2.0, da mache ich mir eigentlich auch keine großen Illusionen. Wirkliche Verbesserungen der Sicherheitslage, die wird es da nur sehr, sehr wenige geben. Nun haben ja genau darüber viele Sicherheitsexperten und solche, die es gerne sein möchten, in dieser Woche sehr intensiv diskutiert. Welche Vorschläge sind da gekommen? Ach, das war ein ganzer Strauß an Vorschlägen. Also es beginnt damit, dass man beispielsweise doch endlich mal soziale Plattformen wie Facebook und Twitter in Sachen Verbreitungshaftung in die Pflicht nehmen sollte. Dafür müssten dann auch keine neuen Gesetze mehr geschaffen werden. Da müsste nur geltendes Recht konsequent angewendet werden. Das geht weiter über die Empfehlung Facebook und Co. über das Telemediengesetz, stärkere Sorgfaltspflichten beim Umgang mit persönlichen Daten ihrer Nutzer aufzuerlegen. Denn auch diese Datensammelei jetzt hat ja gezeigt, wie unglaublich einfach es ist, an persönliche Daten von Facebook-Nutzern oder von Twitter-Mitgliedern heranzukommen, weil nämlich die Sicherheitsvorkehrungen auf diesen sozialen Netzwerken so unglaublich niedrig sind und zudem dann auch noch lasch gehandhabt werden. Nun lobt ja das Innenministerium die kommenden Sicherheitszertifikate für Endgeräte. Werden die für mehr Sicherheit sorgen? Ja, das wird man sehen, muss man abwarten. Also wenn es sich dabei nur um so ein Bepperl handelt, das dann auf Router aufgeklebt werden soll, dann natürlich nicht. Dass so eine Art Sicherheitszeitraum mit aufgedruckt werden soll, das könnte Anwender natürlich andererseits schon ein bisschen helfen bei der Einschätzung, bis zu welchem Zeitpunkt denn Updates und Sicherheitspatches vom Hersteller zu erwarten sind. Aber natürlich ersetzt dieses Zertifikat auf gar keinen Fall eine ordentliche Produkthaftung der Hersteller. Und die ist im IT-Bereich im Augenblick auch noch nicht in Sicht. Ja, es gab in dieser Woche auch viele Tipps für die Bürger, Computeranwender und Netzsurfer, wie sie ihre persönliche Sicherheitslage verbessern können. Wird damit nicht auch schon ein großer Schritt gemacht? Ja, da dreht es sich ja meistens um die Passwortwahl und um den Einsatz von Passwortmanagern. Ja, sowas kann ein klein wenig mehr Sicherheit bringen, zugegeben. Auch auf andere Dienste auszuweichen, um seine Daten zu schützen, das ist kein gar so schlechter Tipp. Also statt Gmail, die alles mitlesen und analysieren, was wir da so mailen, etwa auf Posteo, Web.de oder einen anderen Dienst auszuweichen, das kann was bringen. Oder statt der Google-Suchmaschine DuckDuckGo oder Meta-Suchmaschinen zu benutzen, die eben nicht protokollieren, das sind alles ehrbare Tipps. Aber solange wir eben ein weitgehendes Staatsversagen in Sachen Datensicherheit und IT-Sicherheit haben, solange hilft das eben auch nicht leider allzu viel. Ja, holla, Staatsversagen ist aber ein massiver Vorwurf, nicht? Ja, es sind ja auch massive Fehler gemacht worden und die werden weiterhin gemacht. Fehlende Produkthaftung, keine Meldepflicht für IT-Sicherheitslücken, nur unzureichendes Neuaufsetzen der Bundestagssysteme seit 2015, keine Maßnahmen gegen die Datenhehlerei von Facebook und Co., mangelhafte Sicherheit bei den elektronischen Gesundheitsakten, die jetzt auch noch auf die Patientenakte übertragen werden sollen. Also ich kann das noch abendfüllend sozusagen aufzählen oder nachmittagsfüllend. Das Problem ist aber immer das Gleiche. Es wird zu kurz gedacht. Die Bedenken von Sicherheitsexperten, die werden weggewischt, weil sie nicht verstanden werden oder weil Investitionen in Sicherheit dann erforderlich werden würden. Die sind teuer, da würden den Unternehmen unliebsame Auflagen gemacht werden. Und deshalb handelt der Staat hier oftmals gar nicht, häufig unzureichend. Und daher muss man das schon Staatsversagen nennen. Peter Welchering über die anhaltende Diskussion zum Doxing-Skandal und die notwendigen Folgen. Danke.